Ich bin jedenfalls eingeladen worden, um über dieses Buch zur deutschen Ideologie was zu erzählen, von dem mir mitgeteilt wurde, dass es einige gelesen hätten. Das Thema des Buches war, eine Einführung zu geben in die Geschichte der westdeutschen Soziologie nach 1945-46, also nach dem ersten Soziologentag, der nach dem Ende des Nationalsozialismus stattgefunden hat in Frankfurt am Main. Und das, was mich daran interessiert hat, an der westdeutschen Soziologie und ihrer Entwicklung, ist im Allgemeinen die Frage gewesen, warum, zu welcher Zeit, welche soziologischen Theorien auf welche gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt reagiert haben. Das heißt also nicht einfach eine Theoriegeschichte zu machen, sondern die Theorieentwicklung als Ausdruck einer Gesellschaftsentwicklung, das heißt auch als Ausdruck der gesellschaftlichen Interessen und Bedürfnisse, die sich in der Soziologieentwicklung widerspiegeln, darzustellen. Womit man es, wenn man anfängt, so ein Buch zu machen, natürlich zu tun hat, nach 1945, das ist die westdeutsche kollektive Identität, wenn man es etwas anspruchsvoll sagen will. Und da sind die Untersuchungen über das, was eine westdeutsche Identität nach 1945 in den 50er und 60er Jahren unmittelbar ausmacht, was dann nachher auch weiter fortgesetzt wird, immer vier ideologische Einstellungen. Die eine ideologische Einstellung ist die, dass die Bundesrepublik Deutschland nach 1949 eine Identität erlangt hat in der Verdrängung der Vergangenheit, die zweite in ihrem Antikommunismus, die dritte oder auch die erste im Stolz auf das Wirtschaftswachstum und manchmal sagt man auch viertens Nachahmung US-amerikanischer Lebensstile. Das betrifft wahrscheinlich eher Ende der 50er Jahre und dann die folgenden Jahre. Das heißt, dass der Kern dieser westdeutschen Identität in dieser Vergangenheitsverdrängung besteht, in der Konstruktion der Stunde Null. Das ist ja nochmal in den Massenmedien auch wiederholt worden nach 1990, nach der deutschen Einheit oder nach um 1995, nach dem halben Jahrhundert, dass wir eine Stunde Null gehabt hätten. Und man braucht nicht sonderlich viel Intelligenz, um zu erkennen, dass es in der Geschichte natürlich nie eine Stunde Null gegeben hat. Das heißt, es ist dort eine erhebliche intellektuelle Anstrengung zu dieser Fantasie gegeben haben muss. Und man muss auch über Sigmund Freud nichts weiter wissen, um zu erkennen, dass die Verdrängung der Vergangenheit immer eine Wiederkehr des Verdrängten beinhaltet. Das heißt nicht, dass das, was verdrängt wurde, in derselben Form wieder auflebt, aber doch in veränderten Formen jedenfalls nicht erinnert wird. Worum es mir heute geht, ist diese deutsche Identität bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückzuverfolgen. Und diese Verdrängung der Vergangenheit dann in dieser Identität, die sich im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert bildet, bis zum nationalsozialistischen Regime weiter zu verfolgen. Der Kern dieser Identität ist in der Bundesrepublik oder in Westdeutschland nach 1945 in der Soziologie und auch sonst immer so ausgedrückt worden, dass die Deutschen eine Identität hätten gegen den Staat und gegen die Gesellschaft, die Freiheit des Einzelnen in unpolitischer, ungesellschaftlicher Form. Und das ist ein erheblicher Bruch mit der Menschenrechtstradition aus Frankreich und England, wo man sehen kann, dass während der Französischen Revolution, also bei Rousseau oder bei seinem deutschen Übersetzer Kant, die Freiheit des Einzelnen immer eine Freiheit in der Gesellschaft ist, ein Reflexionsverhältnis, wo man sich aufklärt in der Öffentlichkeit, weil man sich im anderen immer spiegelt, das heißt in Einheit und Differenz mit ihm ist, Während diese Identität, auf die die Bundesrepublik so stolz gewesen ist und die dann auch in die soziale Marktwirtschaft eingegangen ist, im Dogma der Konsum des Einzelnen reguliert die Wirtschaft, nicht mehr enthalten ist als Selbstaufklärung. Und das heißt eben auch, weil Aufklärung immer rückwärts gerichtet ist, dass es eine Ich-Identität ist, ohne Aufklärung in der Gesellschaft, ohne Erinnerung. In diesem Sinne steckt in dieser besonderen Form von Subjektivität immer ein Individuum, das sich seiner Taten nicht erinnern kann, weil es vorher schon keine Identität, keine Individualität in einer Gesellschaft haben konnte. Man könnte auch anders sagen, der Kern der ganzen Geschichte ist, dass das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in Deutschland im Gegensatz zur Aufklärung vonstatten gegangen ist, dass wir so eine Geschichte nicht haben. Und dass das darin auch liegt, nicht nur, dass wir auf der einen Seite das Volk der Täter geworden sind, sondern auf der anderen Seite auch noch das Volk derer, die sich ihrer Taten nicht erinnern konnten. Ich gehe diese Identität zurück, wie gesagt, also man kann an zwei historischen Epochen ansetzen. Man könnte sagen, wir können es machen mit der Entwicklung einer deutschen Identität bei der Reformation, das wäre also 16. Jahrhundert. Und die für uns jetzt wichtigere Epoche wäre das frühe 19. Jahrhundert, wo sich diese Identität bildet und dann als bestimmte deutsche Identität auch ausdrücklich auftritt und führt zur 48er Revolution und, was noch viel wichtiger ist, ins Kaiserreich und zum Ersten Weltkrieg. Diese Identität, die also im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland auftritt und als deutsche Besonderheit gelten kann. Meine Stimme ist also, wie Sie hören, nicht sonderlich toll. Also diese Identität, die sich dort bildet als deutsche Besonderheit, tritt auf in zwei Formen. Und zwar sind die beide übereinstimmend darin, dass sie sich absetzen vom kosmopolitischen, weltbürgerlichen Liberalismus in Frankreich, Französische Revolution, und von diesem Liberalismus in England, sprich schottische Moralphilosophie, englischer Industriekapitalismus, englisches Freihandelssystem. Die beiden Formen sind auf der einen Seite die ausdrücklich so sich selbst verstehende deutsche Gegenaufklärung der historischen Schule des Rechts, die ganz besonders prominent vertreten worden ist von Friedrich Karl von Savigny, 1814-15, nicht zufällig, in den Jahren des Wiener Kongresses, und die von dieser historischen Schule des Rechts dann führt auch zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft in Deutschland und der sinnverstehenden Methoden überhaupt in die Sozialwissenschaften hinein. Das galt ja nach 1970 mal als ganz emanzipatorisch, ist aber eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte. Und heute insbesondere deshalb interessant, weil die österreichische Variante des Neoliberalismus Friedrich August von Hayek sich auf diese Gegenaufklärung stützt. Also wenn Sie die Bücher von Hayek lesen, insbesondere sein Hauptwerk über die Verfassung der Freiheit, werden Sie immer sehen, dass wenn er sich auf Traditionen stützt, er sich auf die deutsche Gegenaufklärung stützt. Das ist sehr interessant, auch politisch. Die zweite Linie, die sich vom kosmopolitischen Liberalismus in Frankreich und England absetzt, ist der nationale Liberalismus in Deutschland. Und die beiden Hauptvertreter sind einmal auf politischer Seite Johann Gottlieb Fichte und auf ökonomischer Seite Friedrich List, zu denen ich mal vorab, ohne dass ich da jetzt allzu viel vorwegnehme, aber damit Sie vielleicht die Richtung verstehen, zitieren will aus dem Buch von Franz Neumann, Behemoth über die Ökonomie des Nationalsozialismus, geschrieben im amerikanischen Exil 1942-44. Und da können Sie nachlesen, dass Fichte ein Vorläufer des Nationalsozialismus gewesen ist und Friedrich List der erste ausgesprochene Nationalsozialist gewesen sei. Franz Neumann, ich weiß nicht, ob Sie den überhaupt noch kennen, gehörte zur Frankfurter Schule, zur kritischen Theorie, jedenfalls bis zu diesem Buch, und ist wegen dieser Äußerung jedenfalls aus dem Institut, wie das nachher drastisch formuliert worden ist, nicht entfernt worden, sondern aufgrund ganz anderer theoretischer Auseinandersetzungen. Also um diese beiden Linien geht es. Ich fange mal an mit Fichte. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, nehme ich an, und würde Ihnen gerne zunächst mal vortragen, inwiefern Sie um 1793, 1800, 1808, das geht also um drei Jahreszahlen, die mit drei Schriften von Fichte verbunden sind, die Entstehung einer deutschen Identität bei diesem deutschen Philosophen haben. Fichte ist im Übrigen ganz interessant, weil angesichts der Veränderungen an den Universitäten ja bisweilen Fantasien bestehen bezüglich der alten Humboldt-Universität, die nun verloren sei. Und Fichte war der erste Rektor der Humboldt-Universität, der erste wirkliche Rektor der Humboldt-Universität bis zu seinem Tode 1814. Und Fichte ist im Übrigen auch aufgetreten mit dem Selbstverständnis, die weltbürgerliche Philosophie von Kant nur weiterentwickelt zu haben. Im genauen Sinne werden Sie gleich sehen, dass es sich bei Fichte, was das Philosophische betrifft, jedenfalls in den Schriften, die ich gleich zitiere, nicht um einen weltbürgerlichen Philosophen aus Königsberg handelt, sondern um einen deutschen Philosophen, der in diesem Fall, wie gesagt, in Berlin gelehrt hat, ab 1810-11. Und zwar gibt es, wie gesagt, drei Schriften, die man ganz gut zitieren kann bei Fichte, was die deutsche Identität betrifft. Und zwar geht es einmal um eine Schrift, da würde ich jetzt, ich blätter jetzt ein bisschen im Bild herum, um eine Schrift zur Beurteilung der Französischen Revolution durch das geneigte Publikum. Und in dieser Schrift wird immer zitiert aus zwei längeren Anmerkungen, wo Fichte gewissermaßen den Standpunkt seiner Kritik der Französischen Revolution darlegt. Das ist 1793. Und da können Sie sehen, dass die Abkehr vom kosmopolitischen Liberalismus bei diesem einigermaßen aufgeklärten deutschen Philosophen sofort antisemitisch ist. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Ich lese mal vor, vielleicht kennen einige von Ihnen die entsprechende Textstelle. Die ist, wie gesagt, oft zitiert, ganz berüchtigt. Da schreibt Fichte, fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Ich glaube nicht und ich hoffe es in der Folge darzutun, dass dasselbe, das Judentum dadurch, dass es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, dass dieser Staat auf den Hass des ganzen menschlichen Geschlechtes aufgebaut ist, so fürchterlich werde von einem Volke, dessen geringster seine Ahnen höher hinaufführt als wir anderen, alle unsere Geschichte, dass in allen Völkern die Nachkommen derer erblickt, welche sie aus ihrem schwärmerisch geliebten Vaterland vertrieben waren, dass sich zudem den Körper erschlaffenden und den Geist für jedes edle Gefühl tötenden Kleinhandel verdammt hat, und verdammt wird, dass durch das Bindendste, was die Menschheit hat, durch seine Religion von unseren Malen, von unserem Freudenbecher und von unserem süßen Tausche des Frohsinns mit uns von Herz zu Herzen ausgeschlossen ist, dass bis an seinen Pflichten und Rechten und bis in der Seele des Altvaters uns andere alle von sich absondert, von so einem Volke sollte sich etwas anderes erwarten lassen, als was wir sehen. Dass in einem Staate, wo der unumschränkte König mir meine väterliche Hütte nicht nehmen darf und wo ich gegen den allmächtigen Minister mein Recht erhalte, der erste Jude, dem es gefällt, mich ungestraft ausplündert und so weiter. Und bei Fichte nun weiß, was er da schreibt, schreibt er nochmal gewissermaßen zur Entschuldigung folgende zweite Anmerkung direkt danach. Fern sei von diesen Blättern der Gifthauch der Intoleranz, wie er es von meinem Herzen ist. Derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich uns dieselben nicht zugestehen. Denn sie sind Menschen und ihre Ungerechtigkeit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden. Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee sei, um uns vor ihnen zu schützen. Dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Das ist nicht nur fürchterlich bezüglich des im Antisemitismus, sondern das ist auch fürchterlich bezüglich der deutschen Identität, die sich darin ausdrückt, weil er hier eine Trennung macht, die man in der Französischen Revolution aufgehoben hatte, nämlich die Trennung zwischen Bürgerrecht und Menschenrecht. Das heißt, dass das Bürgerrecht nicht von vornherein, wie bei einer Konstruktion bei Jean-Jacques Rousseau im Contrat Social, die Menschenrechte enthält, dass jemand also, wenn er Bürger ist, auch als Mensch anerkannt wird, weshalb eben auch die Trennung zwischen denen, die zu einer Republik gehören und denen, die draußen sind, nicht absolut ist im Sinne von die einen gehören dazu und die anderen sind fremd und deshalb Feind, sondern dass dieses dann in der Französischen Revolution jedenfalls als Idee doch zu einer Einheit zusammengebracht wurde. Vielleicht kennen Sie von Hegel die schöne Formulierung, dass es in diesem bürgerlichen Staat und überhaupt im Kosmos zu begreifen gelte, die Einheit der Einheit und Differenz. Das heißt also, dass das, was different, was fremd wäre, nicht außen ist, nach außen gestellt wird, als Gegensatz begriffen und als Gegensatz bekämpft, sondern dass dies integriert ist als Idee. Und das ist hier von vornherein aufgekündigt. Sie haben als zweites diese deutsche Identität noch einmal 1808 und jetzt ausdrücklich als deutsche Identität bei Fichte erklärt in seinen Reden an die deutsche Nation, und da zitiert man gemeinhin die achte Rede, was ein Deutscher sei. Der Hintergrund ist der folgende. Es gibt nach der Französischen Revolution die verschiedenen Revolutionskriege und die führen 1805 dazu, dass Österreich besiegt wird und 1806/07, dass Preußen besiegt wird. Und das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist 1806 durch Napoleon für beendet erklärt und der Kaiser muss abdanken. Dann kommt Napoleon nach Jena und ein anderer deutscher Philosoph, Hegel, ist ganz begeistert und sieht Napoleon durch die Straßen von Jena reiten und sagt, das sei der Weltgeist, das heißt die Vernunft, auf einem Pferde sitzend. Die Französische Revolution, also begeistert, begrüßt und Hegel, der auch ab 1818, dann, also da war Fichte schon lange tot, Philosophie an der heute sogenannten Humboldt-Universität, an der Universität zu Berlin, gelehrt hat. Der hat also Zeit seines Lebens wird jedenfalls kolportiert am Tag der Erstürmung der Bastille ein Glas Rotwein auf die Revolution getrunken. Das ist bei Fichte nun völlig anders. Also Fichte schreibt 1808 Reden an die deutsche Nation. Und da er das nun schreibt in einem eroberten Land, mag er sich über die Franzosen so nicht direkt äußern, sondern bringt das in eine historische Metapher, indem er über die Germanen einerseits und die Römer andererseits redet und fantasiert das irgendwo ins frühe Mittelalter und fantasiert dort, dass die Römer, vielleicht ist es auch bis ins 5. Jahrhundert, also das ist jedenfalls also einfach eine Metapher, die Römer die Germanen erobert hätten. Und er fantasiert das so, dass die Germanen ein freiheitsliebendes Volk sind, aber ganz unzivilisiert. Und die Römer, das sind die haben die Rationalität, die Zivilisation, die feineren Genüsse. Und die bringen jetzt diesen Germanen all diese zivilisatorischen Fortschritte. Also das heißt, die Soldaten Napoleons bringen die Menschenrechte nach Deutschland und auch vieles andere sonst. Und den Rationalismus, die Aufklärung. Gut. Und dann schreibt er, dass, obwohl das so ist, eigentlich die Germanen aber gar nicht begeistert waren, dass die Römer in diese Zivilisation gebracht hätten, obwohl man hätte denken müssen, sie hätten jetzt eigentlich froh sein sollen, dass sie an diesen gesellschaftlichen, kulturellen Fortschritten teilhaben dürfen. Sie haben sich gewehrt. Und Fichte beantwortet, warum. Und das bezieht sich jetzt tatsächlich auf die Situation 1808. In dieser achten Rede an die deutsche Nation schreibt Fichte, Freiheit war ihnen, nämlich den Germanen, den Deutschen, dass sie eben Deutsche blieben, dass sie fortführen ihre Angelegenheiten selbstständig und ursprünglich ihrem eigenen Geiste gemäß zu entscheiden und diesem gleichfalls gemäß auch in ihrer Fortbildung vorwärts zu rücken und dass sie diese Selbstständigkeit auch auf ihre Nachkommenschaft fortpflanzen. Und etwas weiter, es verstehe sich von selbst, setzen sie voraus, dass ein wahrhafter Deutscher nur könne leben wollen, um eben Deutscher zu sein und zu bleiben und die Seinigen zu eben solchen zu bilden. Also was ein Deutscher ist, steht hier nicht. Was ist das eigentlich? Und das ist 1808 ja auch eine schwer beantwortbare Frage. Wenn Sie mal in einen Geschichtsatlas gucken und mal sehen, was da alles Deutschland war, dann wird das schwierig. Aber die Deutschen wissen jedenfalls, dass sie Deutsche sind. Das ist entscheidend. Und mehr wissen sie nicht und mehr müssen sie auch gar nicht wissen. Es ist gewissermaßen ein Faktum. Sie sind Deutsche und wollen es auch bleiben. Und ihre Freiheit besteht darin, dass sie Deutsche sind. Das ist natürlich was ganz anderes, als was Immanuel Kant im Fernen Königsberg vorher geschrieben hat, dass der Mensch als Mensch frei ist. Hier ist der Deutsche als Deutscher frei. Und er ist frei gegen die französischen Angreifer und verteidigt sich jetzt. Und deshalb, sagt Fichte, sind die Deutschen das erste, ja das Urvolk. Also die Deutschen sind jetzt, man weiß nicht warum, Deutsche sind das Urvolk und die einzige Antwort darauf, die Fichte gibt, warum sie das Urvolk sind, ist nachher im 19. Jahrhundert und eigentlich auch bis ins deutsche Staatsbürgerrecht so erhalten geblieben. Es ist das gemeinsame Territorium erstens und zweitens das gemeinsame Blut. Und dann ist später noch hinzugefügt worden, das ist aber nicht Fichte, es ist die stille Tradition der naturwüchsig gebildeten Sprache. In diesem Sinne verteidigen die Deutschen ihre Freiheit gegen die Menschenrechtsfreiheit der Franzosen und sind von vornherein in ihrer Freiheit diejenigen, die ihre Identität in der Abkehr von den Menschenrechten haben. Das ist aber nicht so ganz falsch. Muss man dazu auch sagen. Weil der Kosmopolitismus, damals auch durchaus nachvollziehbar hat erlebt werden können als imperialer Machtanspruch Frankreichs. Also die Menschenrechte über Armeen zu bringen, ist erkennbar mit der Idee des ewigen Friedens nicht ganz vereinbar. Und Freiheit kann eigentlich mit Armeen natürlich auch nicht gebracht werden. Aber Fichte kommt hier nicht auf die Idee zu sagen, weil dieser Kosmopolitismus mit imperialen Machtansprüchen auftritt, verteidige ich gegen diesen Imperialismus Frankreichs einen wahrhaften Universalismus der Menschenrechte. Weil er sagt, das ist, die Franzosen haben eigentlich diesen Kosmopolitismus als Ideologie vor sich hergetragen, um ihre partikularen Interessen durchzusetzen, militärisch-politisch. Und wir setzen jetzt dem nicht entgegen einen wahrhaften Universalismus, wahrhafte Menschenrechte, sondern wieder einen Partikularismus, den Deutschen nämlich. Und in dieser Form bestimmt er die deutsche Nation als eine Volksnation über Blut, Boden, gegen die Menschenrechte als Abkehr von den Menschenrechten. Was heißt das ökonomisch? Dazu gibt Fichte im Jahr 1800 eine Antwort, die außerordentlich folgenreich geworden ist und die sehr häufig immer wieder lobend aufgenommen wurde. In der Epoche des Imperialismus, direkt am Vorabend des Ersten Weltkrieges und während des Ersten Weltkrieges, wird Fichte von deutschen Soziologen immer wieder lobend erwähnt als Verfasser der Schrift über den geschlossenen Handelsstaat im Jahr 1800. Und in dieser Schrift über den geschlossenen Handelsstaat, wenn Sie das Buch aufschlagen, finden Sie drei Bücher, so ist das unterteilt. Das Buch 1 entwirft den geschlossenen Handelsstaat als Utopie. Das Buch 2 beschreibt die Gegenwart und das Buch 3 beantwortet die Frage, wie man von der Gegenwart, Buch 2, zur Utopie, Buch 1 kommt. Also eine rein Zweckmittelrationalität. Und zwar skizziert, ich mache das jetzt ganz kurz, Fichte diese deutsche Volksidentität jetzt ökonomisch und entwirft das, was er und seine Nachfolger Friedrich List auch Volkswirtschaft nennen. Deshalb ist also dieser Titel, wenn man heute Ökonomie studiert und sagt, ich lerne Volkswirtschaftslehre, also eine außerordentlich problematische Angelegenheit. Also ich persönlich würde das nur mit Fingerspitzen anfassen. Weil dieser Begriff des Volkes schon erstmal eine problematische Sache ist. Und also weil es mit Blut und Boden und diesen Dingen zusammengehört und die Abkehr von den Menschenrechten bedeutet. Und bei Fichte wird das noch so weiter ausdefiniert und ausbeschrieben, dass er sagt, also diese deutsche Volksidentität muss sich ja manifestieren in einer besonderen Ökonomie. Nun ist zu seiner Zeit 1800 das liberale England mit dem Industriekapitalismus und der schottischen Moralphilosophie, David Hume und Adam Smith, die alle die Menschenrechte in der Ökonomie beschreiben, darstellen, vorhanden. Und er wendet sich hier auch wieder gegen den kosmopolitischen Liberalismus. Und zwar mit dem Entwurf einer autarken deutschen Volkswirtschaft, abgeschottet gegenüber der Welt, was vor allen Dingen bedeuten soll, die Utopie sei, dass die Deutschen so etwas haben wie, sagen wir mal, eine frühgriechische Polis-Subsistenzökonomie. Also das, was Ökonomie mal ursprünglich hieß, Haus- und Landwirtschaft auf der Basis von Abstammung. Jedenfalls konstruiert er die Geschichte so, dass er sagt, wir haben da das große mittelalterlich-christliche Europa Und dann kommt das Merkantilsystem, der Handelskapitalismus, gebracht durch die Niederlande und England. Und da differenziert sich aus dieser mittelalterlichen Weltökonomie, wie er das begreift, schon eine Nationalökonomie aus. Also das mit der Nationalökonomie ist ganz treffend, weil im Handelskapitalismus zwischen bei den Niederlanden ungefähr, also wenn man die Unabhängigkeit nimmt, ungefähr 1560, 1600, England mit der Navigationsakte 1651, also so ein politisch regulierter, würde man heute vielleicht sagen, Handelskapitalismus entsteht. Also eine wirkliche Nationalökonomie, die aber dann Weltökonomie ist, immer noch. Das ist aus Fichtes Sicht, dass es immer noch auch Weltökonomie ist, im Zusammenhang mit der europäischen Welteroberung und so, eigentlich das Problem. Und er sagt jetzt, also eine autarke Wirtschaft würde diese Linie von einer ursprünglichen Weltökonomie irgendwo im Mittelalter zur Ausdifferenzierung von Nationalökonomien, die aber immer noch Weltökonomie sind, weil das, es wird ja Handel getrieben mit Spanien und mit Spanisch-Amerika und mit den Philippinen. Das ist noch ein Defizit. Und jetzt käme es darauf an, also eine reine Nationalökonomie, die sich abtrennt von der Welt zu schaffen und die rein aus sich heraus zu leben vermag und wo das Geld kein Weltgeld mehr ist, sondern es soll nur noch Landeswährung sein. Also wenn man das zu seiner Zeit nimmt, war immer noch weitgehend der Fall, dass die führenden Währungen Gold- und Silberwährungen gewesen sind und in diesem unmittelbaren Sinne auch Weltgeld waren. Jedenfalls merkantilistisch, mehr oder weniger mit Gold und Silber als Wert identifiziert. Und er plädiert jetzt für ein nationales Geld, was überhaupt kein Weltgeld mehr sein kann, in keine andere Währung mehr in irgendeiner Form übertragbar. Und da es um Autarkie geht, beantwortet er schon die Frage, Volkswirte mögen ja den Begriff des Wertes nicht so, aber er hat ihn noch, die Frage, was das, wie man den Wert des Geldes bestimmen könnte dahin. Es geht um Autarkie. Also geht es um Konsum, um Bedürfnisse und solche Dinge, Gebrauchswerte. Das hätte er auch von Aristoteles abschreiben können. Deshalb ist das bei Aristoteles in der Nikomachischen Ethik ist das genauso ausgedrückt und wird gesagt, was ist der Wert des Geldes, das Bedürfnis. Also es ist so eine Rückkehr zu einer frühen Mythologie. Und diese deutsche Ökonomie wäre dann eine erkennbar nicht weltbürgerliche Ökonomie, weil sie sich abschottet vom Weltmarkt, wirklich ganz autark ist, auf Selbstversorgung ausgerichtet. Und deshalb ist es auch nicht übertrieben, was ich vorhin gesagt habe. Es ist beinahe so das, was Aristoteles als Ökonomie, also Oikos Nomos, verstanden hat, also eine Hauswirtschaft auf sittlicher Grundlage, aber nicht auf vernünftiger Grundlage. Und letzteres ist eben der entscheidende Punkt. Es ist immer partikular und hat deshalb nicht mehr die Allgemeinheit der Vernunft, der Aufklärung, der Menschenrechte, der Weltbürgerlichkeit. Es ist immer eine Abkehr dagegen. Diese Tradition ist dann nochmal aufgenommen worden und weiterentwickelt worden, ökonomisch und viel folgenreicher, von Friedrich List, dessen Hauptschriften verfasst sind ungefähr zwischen 1820 und seinem Tod 1846, also seinem Suizid. Und da geht es auch nochmal um die Abkehr von der kosmopolitischen Ökonomie. Das macht er immer ganz ausdrücklich. Er setzt sich immer auseinander mit Adam Smith und seiner Schule. Das gilt als die Schule und er sagt, das sei in Deutschland noch ganz verbreitet. Und er hätte jetzt zu entwickeln eine deutsche Nationalökonomie, er sagt nicht Volkswirtschaft, er sagt Volksökonomie, aber das ist ja ein feiner Unterschied höchstens. Und da kommt wieder die deutsche Identität als Volk. Das ist deshalb ganz wichtig, dieser Friedrich List, weil das, was er schreibt, auf der einen Seite damals empfunden worden ist und auch für ihn Folgen gehabt hat, als Kritik an dem System des Wiener Kongresses. Und auf der anderen Seite sind sich diejenigen, die ihn verfolgt haben, an der Spitze der Fürst Metternich, sich einig gewesen, dass wenn dies in Konsequenz durchgeführt würde, es zu einem deutschen Nationalstaat kommt, im Unterschied zum Deutschen Bund, den wir ja ab 1815 haben. Und der Deutsche Bund ist ein Sammelsurium von Kleinstaaten und vier dieser Kleinstaaten sind auch noch von ausländischen Mächten dominiert. Und dieses Sammelsurium besteht nicht nur aus Kleinstaaten, sondern auch ökonomisch gesprochen aus Zolllinien, sodass es außerordentlich schwer ist, also von einem Punkt Deutschland zum anderen zu kommen, ohne nicht vielleicht 5 oder 10 Zollgrenzen zu übertreten. Und wenn man noch über die Elbe oder über den Rhein wollte, gab es noch weitere Zolllinien und so weiter. Und einen einheitlichen Außenzoll hat man auch nicht. Und dann hat Friedrich List eine Nationalökonomie entworfen, ohne diese Zolllinien und mit einem einheitlichen Außenzoll. Und obwohl er in Deutschland verfolgt wurde und ins amerikanische Exil musste, ist der Deutsche Zollverein von 1834 das, was List auch geschrieben hat. Und in den Vereinigten Staaten, im Unterschied zu Deutschland, ist er dann aber begeistert aufgenommen worden. Und die USA haben dann, also das ist auch medial begeistert aufgenommen worden, sein System zum Ausgangspunkt einer amerikanischen Nationalökonomie gemacht. Da ist er sehr gewürdigt worden. Gut, also es geht um diese Herstellung einer deutschen politisch-ökonomischen Einheit und man hat dann gesehen, dass das dieser Zollverein von 1834, der in seinem Geiste, obwohl er verfolgt worden ist, so realisiert worden ist, der erste Schritt war zum deutschen Nationalstaat von 1870-71. So gesehen ist das hier nicht irgendein Theoretiker, der irgendwas schreibt, sondern das auch, was die deutsche Identität prägt. Und das Argument, was er für diese Nationalökonomie hat, richtet sich jetzt nicht gegen Frankreich und die französische Aufklärung und die französischen Menschenrechte, sondern gegen England und die englischen Menschenrechte in Form der Ökonomie und des Freihandelssystems. Und da hat List, das schreibt er in seiner Autobiografie, die er einer seiner Schriften voranstellt, ein großes Erlebnis. Und dieses Erlebnis bezieht sich auf die Kontinentalsperre. Das heißt, die Weisung von Napoleon, dass das von Frankreich okkupierte Kontinentaleuropa seinen Handel mit England unterbricht. Es kommt also zu dieser Kontinentalsperre, der Handel ist also zum guten Teil unterbrochen und List beobachtet dann, was passiert. Dass also die Deutschen von diesem englischen Freihandel teilweise ausgeschlossen sind oder sich ausschließen mussten. Und die Folge ist die, sagt er, dass vor allen Dingen Deutschland, aber auch Frankreich und auch Belgien eine Industrie entwickeln, weil sie nämlich nicht mehr unter Konkurrenz des weit industriekapitalistisch überlegenen England stehen. Der Freihandel ist halt weg. Und dann wird Napoleon besiegt, dann kommt der Wiener Kongress, die Kontinentalsperre fällt und dann kommt seine nächste Erfahrung, weil die Kontinentalsperre fällt, fließen jetzt wieder englische Waren nach Kontinentaleuropa und das, was sich da mühsam errichtet hat, im weitgehend agrarischen Deutschland, also Manufakturen, erste kleine Industrien, geht wieder zugrunde. Und dann sagt List, die deutsche Nationalökonomie müsste jetzt versuchen, das, was die Kriegsökonomie geleistet hat mit der Kontinentalsperre durch Zoll, Schutzzölle wieder aufzurichten, damit unter diesem Schutzzoll eine deutsche Industrie sich wieder entwickeln könnte. Und zweitens müssten dann die Binnenzölle in Deutschland aufgehoben werden und es müsste dann so etwas wie eine deutsche ökonomische Nation entstehen. Gegen die menschenrechtliche Freihandelsökonomie, die Freiheit, die England auf ökonomischem Gebiet in Europa entwickelt hat. Also in diesem Sinne eine Volkswirtschaft entwickeln. Die drei Punkte, die ich jetzt genannt habe, oder die drei Autoren, sind durchaus etwas verschieden. Also der Herr von Savigny gehört ausdrücklich zur deutschen Gegenaufklärung und zur Restauration. Das heißt, das Ziel ist dort ausdrücklich, das alte Regime, was in der Revolution, in der französischen, zerstört worden ist, wiederherzustellen. Und das heißt dann nachher in der Tradition von Savignys, die Neuerungssucht der Revolutionäre wieder zurückzunehmen und ihren Rationalismus. Während der nationale Liberalismus gegen dieses alte Regime steht, das wollen die auch nicht. Man will wohl auf der einen Seite den kosmopolitischen Liberalismus der französischen und englischen Revolution nicht, aber man will auch nicht das alte Regime, sondern man will etwas Drittes. So gesehen sind diese Positionen also durchaus konträr. Deshalb ist das, was Fichte schreibt zu seiner Zeit, auch eine Kritik der Zeit und noch viel mehr List. Aber eine Kritik als Kritik am Kosmopolitismus einerseits und an der Restauration andererseits. Aber diese drei Positionen sind sich in einem einig. Abkehr von der Vernunft, von der Aufklärung, von den Menschenrechten, von dem, was angelsächsisch ist und vor allen Dingen von dem, was französisch ist. Alles, was rationalistisch ist, ist nicht deutsch. Deutsch ist deutscher als Selbstwirksein, Blut, Boden, naturwüchsige Tradition, Partikularismus und List sagt dann, und auf dieser Grundlage überhaupt erst käme etwas in Gang, was die kosmopolitische Ökonomie Adam Smiths gar nicht drin hat, der Staat als Volks- und vor allem Machtstaat. Macht wäre das, was hier vorhanden ist. Das heißt, diese Vorstellung ist politisch-ökonomisch so, dass dieses Deutschland seine Identität in einem politischen, ökonomischen und militärischen Machtkampf der Nationen hat. Diese Idee, diese Ideen, die diese drei Theoretiker entwickelt haben, also die beiden im nationalen Liberalismus, prägen dann das, was die 48er Revolution ausmacht. In der Frankfurter Paulskirche gelten die als links, die Professoren, reines Professoren hieß es immer, Parlament, die Professoren als links, die die Menschenrechte vertreten und das die Minderheit, die Mehrheit vertritt den nationalen Liberalismus. Und dort wird dann auch die Idee einer deutschen Einheit nicht in der Ökonomie, sondern im Staat gesucht. Nun kann man weiter gucken, das wäre jetzt der nächste Schritt und jetzt machen wir ungefähr einen Sprung von etwas einem halben Jahrhundert. Die Epoche des Imperialismus und wenn man es auf der Oberfläche nimmt, kann man sagen, was diese Epoche betrifft, die mit der großen Depression 1873-79 beginnt, ist, dass das Bürgertum seine Ideologie völlig verkehrt, auf der Oberfläche ins Gegenteil. Der österreichische Sozialdemokrat Rudolf Hilferding hat das in seinem Buch über das Finanzkapital so wunderbar zusammengefasst und gesagt, das, was hier die bürgerliche Ideologie prägt, sei im Unterschied zum Liberalismus jetzt nicht mehr die Idee des ewigen Friedens, sondern die Idee des Krieges und die Idee eines Machtkampfes. Es sei nicht mehr die Idee einer Gleichheit der Menschen, sondern einer Ungleichheit, ausgedrückt in der Rassentheorie. Es sei nicht mehr die Idee der Freiheit des Menschen als Menschen, sondern nur noch der allenfalls individualistischen Freiheit in einer unfreien Welt. Es würde überhaupt viel weniger von Freiheit geredet, sondern sehr viel mehr von Notwendigkeiten. Und der Staat oder die Nation sei jetzt verkommen zum Nationalismus. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und Frankreich und in den Vereinigten Staaten. Aber die Deutschen haben hier einen besonderen Vorteil. Sie haben diese Ideologie viel früher ausgebildet als alle anderen. Und deshalb wird hier in der deutschen Volkswirtschaftslehre, wie sie jetzt unproblematisiert genannt wird, das heißt eben auch in der österreichischen, in Österreich-Ungarn, besonders in Wien, in der Wiener Grenznutzentheorie, gesagt, wir haben jetzt eine Volkswirtschaftslehre, Karl Menger 1871, also kurz vor dieser Krise. Und diese Volkswirtschaftslehre ist bei Karl Menger, auf den sich insbesondere Friedrich August von Hayek, der dessen Werke auch herausgegeben hat, 1968 immer wieder gern beruft, neben Savigny, wird ausgedrückt bei Menger, was eigentlich der Sinn ist dieser Volkswirtschaftslehre. Das ist das, was ich Ihnen hier vorgetragen habe. Also Abkehr von der Vernunft, Abkehr von der Rationalität, Abkehr vom Kosmopolitismus und so weiter. Aber 1871 macht er schon eine Erfahrung, die Fichte und Liszt gar nicht machen konnten. Und zwar sagt er, worum es geht, warum das Bürgertum anfängt, seine eigenen revolutionären Ideale über Bord zu werfen. Nämlich sagt er, dieser Rationalismus dieser bürgerlichen Revolution führt unaufhaltsam zum Sozialismus. 1871 ist die Pariser Kommune. Und die Arbeiter fangen an, das war schon im Frühsozialismus so, aber im entwickelten Sozialismus Mitte des 19. Jahrhunderts noch viel stärker, das Bürgertum mit seinen eigenen Idealen zu konfrontieren. Und dass der Wohlstand der Nation in den Slums von Manchester nicht ausgebrochen ist, lag auf der Hand. Und dass es der ewige Friede auch nicht ist, lag auch auf der Hand. Und dies einzuklagen gegen diese Realität. Und deshalb sagt Fichte, sagt Menger, es käme jetzt darauf an, eine Volkswirtschaftslehre zu entwickeln, die von diesem Rationalismus der Menschenrechte und des Weltbürgertums Abschied nimmt. Das sagt schon das Wort Volkswirtschaftslehre eigentlich. Nun ist man bei deutschen Sozialwissenschaftlern und Ökonomen, wird man begeisterte Anhänger von Fichte und seinem geschlossenen Handelsstaat und von Fichte noch mehr als von Liszt. Einer der ersten, der sich als begeisterter Anhänger von Fichte zeigt, ist der Ökonom Adolf Wagner. Das ist damals eine Koryphäe. Und Herr Adolf Wagner entwickelt die These vom Ende der Weltwirtschaft. Kurz nach 1900, also um 1902. Und diese These ist zu seiner Zeit eigentlich naheliegend im Imperialismus. Alle imperialen Mächte, insbesondere auch Deutschland, schützen ihre Industrie durch eine Hochschutzzollpolitik. Und der erwähnte Rudolf Hilferding sagt, das sei nicht mehr der Erziehungszoll Listscher Schule, der ja noch eine schwach entwickelte Industrie überhaupt zur Entwicklung bringen soll. Es sei jetzt ein Kartellschutzzoll. Zu einem Machtkampf der großen Nationen, England, Deutschland, USA. Deutschland entwickelt sich unter dem nationalen Liberalismus ziemlich schnell zwischen 1800 und 1900 zu einer führenden Wirtschaftsmächte. Und jetzt schließen die sich wechselseitig ab und fangen an, sich zu bekriegen. Das ist eigentlich die Konsequenz dessen, was List auch macht. Also die Kolonialkriege. Wir brauchen Rohstoffe aus den Kolonien, aber wozu die noch viel wichtiger sind, ist Absatzmärkte für Waren. Und was noch viel wichtiger ist im Imperialismus, ist der Kapitalexport. Also heute nennt man sowas ausländische Direktinvestition, das klingt freundlicher. Der Adolf Wagner sagt, also es gäbe jetzt die Tendenz, durch dieses sich wechselseitig abschotten zu einem Ende der Weltwirtschaft. Und deshalb sei es wichtig, insbesondere für Deutschland, mit seinem geringen Kolonialbesitz eine autarke Wirtschaft als Ziel ins Auge zu fassen. Schon wegen der Hochschutzzölle. Dann sagt er, gibt es noch eine andere Tendenz. Und da hat er zwei Nationen im Auge, da würde man heute lächeln, aber zu seiner Zeit ist das wohl naheliegend. Sagt er, es sind die USA, das ist zu seiner Zeit wegen der Südstaaten vielleicht naheliegend, und dann ist es auch Japan. Die würden sich unter dem Hochschutzzoll von Agrarländern zu Industrieländern entwickeln, und das ist für Deutschland folgenreich, weil dann liefern die Deutschland keine Agrarprodukte mehr und keine Rohstoffe mehr. Und wenn Deutschland davon ausgeschlossen wäre, das wäre nun ganz schlecht für die deutsche Industrie. Und deshalb plädiert er hier für etwas, was in Deutschland auch um 1900 vehement gefordert wird, für Schutzzölle im Interesse der Großagrarier in den ostelbischen Gebieten, wie Max Weber das nennt. Also für eine autarke Nationalökonomie, damit Deutschland sich aus Rohstoffen selber versorgen kann, und nicht unfrei im Sinne von dependent wird. Und in diesem Sinne, dann ist das Ziel, einen agrarischen Schutzzoll zu machen und die deutsche Wirtschaft als Volkswirtschaft vom Weltmarkt tendenziell abzuhängen. Die Konsequenz, das ist noch irgendwie moderat und klingt ganz rational und klingt auch nicht so aggressiv, aber die Konsequenz ist jetzt gezogen worden von Herrn Werner Sombart. Das ist eine wichtige Figur, auch wenn sie bei Ihnen im Studium nicht vorkommt, diese Figur. Herr Werner Sombart gehört mit Max Weber zu den Mitherausgebern des Archivs für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. Das ist eine außerordentlich wichtige Zeitung gewesen. Mit einem Institut, dem Verein für Sozialpolitik, im Hintergrund. Und die Bedeutung von Werner Sombart sieht man auch daran, dass er Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ist, 1910. Letzteres behalten Sie jetzt mal bitte im Kopf. Also ein ganz enger Mitarbeiter oder Kollege von Max Weber, der ja in der Soziologie zu unseren Klassikern gehört. Und Herr Werner Sombart nimmt also diese Argumente von Wagner auf und entwickelt daraus, Zitat, die These von der abnehmenden Bedeutung der internationalen Handelsbeziehungen und nimmt das Autarkieprinzip auf, so weit, so gut. Und schreibt dann im Jahre 1915, also kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges, einen Text mit dem wunderbaren Titel, also sehr empfehlenswert, das zu lesen, wenn man die Geisterzeit verstehen will, in Deutschland, Händler und Helden. In kurzer Übersetzung sind die Händler die Engländer und die Helden die Deutschen. Das ist jetzt nicht meine Verkürzung, das steht da auch so. Und zwar sagt Sombart, der Erste Weltkrieg sei ein Kampf, ich zitiere jetzt weitgehend, also ich benutze jetzt weitgehend seine Terminologie, nicht, dass Sie denken, also ich würde so denken, der Erste Weltkrieg sei ein Kampf zwischen dem englischen Händlertum und dem deutschen Heldentum. Und zwar um die Vorherrschaft in Europa über die Weltökonomie hinter den USA. Für Engländer hat er nur Verachtung. Er schreibt zum Beispiel, dass die gesamte Weltanschauung und Kultur des Engländertums auf dem Händlergeist bestehe. Die Engländer hätten eine empiristische, der Wirklichkeit sich ergebende Philosophie. Francis Bacon, Herbert Spencer nennt er, Thomas Hobbes, Adam Smith, liberale Menschenrechte, utilitaristische Ethik, Vertragstheorie des Staates, alles grauenvoll aus dieser Sicht dieses guten Deutschen. Und das deutsche Heldentum ist der Gegensatz dazu. Und zwar zeichnet sich aus, sagt er immer, das sind jetzt immer Zitate, die Deutschheit durch die heldische Gesinnung und Zitat, deshalb ist der Krieg von 1814 der deutsche Krieg. Darin finden nämlich die Deutschen ihre Identität. Das können Sie auch bei guten Historikern so nachlesen, warum der Krieg in Deutschland, der Erste Weltkrieg, so bejubelt worden ist. Also aus dem Hause Mommsen insbesondere wird das so ja auch durch historische Forschung belegt. Man war begeistert in Deutschland, weil der Krieg die deutsche Identität im Kern ist. Und so hat er es hier auch ausgedrückt. Das ist also nicht irgendwie eine Propagandaschrift, die er im Krieg verfasst und die mit dem, was vorher und nachher kommt, nichts zu tun hat, sondern das ist die Konsequenz dieser deutschen Identität aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar sagt dieser Werner Sommer, dieser führende deutsche Soziologe, dann, dass die Deutschen sehr viel Glück hatten, dass sie nach der Renaissance von der Weltwirtschaft ausgeschlossen waren und dass die Zentren in den Niederlanden und in England waren. Da waren wir, sagt er, nämlich frei und konnten unser deutsches Wesen, unsere geistig-sittliche Menschheit zur Vollendung bringen und so weiter. Die anderen, die Engländer, haben äußere Macht gewonnen, die Deutschen die innere Kraft. Diese Deutschheit, die sich also darstellt im Krieg, sollte dann ökonomisch eben sich auch darstellen in einer deutschen autarken Wirtschaft. Und da kann man dann sehen, dass der Zusammenhang zwischen der Autarkie-Idee und der Kriegsapologie jetzt ganz eng wird. Er schreibt zum Beispiel etwas über die Engländer. Das lese ich ihm mal vor, weil das ist so eine Mischung aus furchtbar und lächerlich. Da sagt er, die Engländer versuchen ja, die ganze Welt zu kolonisieren. Und Zitat jetzt weiter, der Engländer kann in diesem Sinne allenfalls kolonialisieren und fremde Völker mit seinem Geist erfüllen. Er hat ja keinen. Es ist ein Krämergeist. Das den Engländern nachgerühmte große Kolonisationstalent ist nichts anderes als ein Ausdruck ihrer geistigen Armut. Und die Deutschen führen Krieg und im Krieg haben sie ihre Identität und das Heldentum und sie riskieren sogar den Tod, wenn der Engländer immer noch kalkuliert. Also Sommer hat es ganz entsetzt. Er schreibt zum Beispiel irgendwo, man glaubt, wir würden gegen ein Warenhaus kämpfen. Und als Helden, das ist ja ganz furchtbar. Also jedenfalls zusammengefasst, nochmal auch ein Zitat, Deutschsein heißt ein Held sein. Sie finden diese Vorstellung einer deutschen Identität, die sich im Krieg verwirklicht und die dem englischen Händlergeist und überhaupt dem Rationalismus abhold ist, dann nochmal bei einem anderen Theoretiker auch während des Ersten Weltkrieges. Das ist Friedrich Naumann. Sie kennen alle die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und Friedrich Naumann gehört nach dem Ersten Weltkrieg zu den Mitbegründern der Deutschen Demokratischen Partei, ist also Nationalliberaler in der Tradition von Fichte und auch von Liszt und ist von Fichte vollständig begeistert, wie alle Deutschen zu dieser Zeit. Da ist man nämlich von Immanuel Kant überhaupt nicht begeistert. Er sagt hier regelrecht, also Immanuel Kant ist eine Ausnahme, weil der Kant hat ja die Schrift vom ewigen Frieden. Und das hat ja nur mit Krieg nichts zu tun. Das ist also ganz undeutsch. Aber Fichte. Und Naumann hat jetzt eine Idee vom Mitteleuropa. Das ist für die politische Bildung auch deshalb ganz interessant, weil als die Europäische Union gegründet wurde, Konrad Adenauer in seinen Tagebuchnotizen geschrieben hat, 1957 im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der römischen Verträge. Das sei so, das würde ihn sehr stark erinnern an den deutschen Zollverein von Friedrich List. Und das ist schon problematisch, aber treffend. Und dann gab es, außer dass die europäische Integration von Widerstandskämpfern und von der Europabewegung sehr begrüßt worden ist, aber auf der anderen Seite immer die Bedenken wegen dieser Mitteleuropa-Idee aus Deutschland, weil das so etwas Ähnliches ist. Und das ist strukturell eine problematische Sache. Also wir sagen ja auch europäische Gemeinschaft, jedenfalls hieß das ja zunächst, also außer dass jetzt Europäische Union heißt, europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und Gemeinschaft ist nicht Gesellschaft. Und wer Soziologie studiert hat von Ihnen, kennt vielleicht von Ferdinand Tönnies den Klassiker Gemeinschaft und Gesellschaft. Und Tönnies sagt auch, wo der Unterschied liegt, Gemeinschaft ist Volk, Blut, Boden, Abstammung, Gesellschaft ist Vertrag, Rationalismus, Deutsch, Französisch ist der Unterschied. So, deshalb in dieser problematischen Weise hieß die europäische Wirtschaftsgemeinschaft nicht Wirtschaftsgesellschaft, sondern Gemeinschaft. Und wer irgendwie etwas historisch gebildet war, war sich der Problematik dieser Namensgebung bewusst. Im Übrigen ist das die englische Übersetzung, wenn man es mit Community macht. Das ist auch eine problematische Sache. Also wenn Sie John Locke lesen, die zweite Abhandlung über die Regierung, da wird diese feine Unterscheidung zwischen Society und Community durchaus auch so gemacht. Weshalb also Locke über Society redet und ausdrücklich sagt, er vermeidet den Begriff Community. Also Herrn Friedrich Naumann, 1915, eine Schrift mit dem schönen Titel Mitteleuropa. Und diese Schrift ist deshalb bemerkenswert, weil Naumann anknüpft an die Idee des nationalen Liberalismus im 19. Jahrhundert und das ausdrücklich tut. Und er ausdrücklich und wortwörtlich sagt, und die Vollendung dieses nationalen Liberalismus ist der Nationalsozialismus. Das sagt er 1915, bevor es die NSDAP überhaupt gibt. Sodass man hier an dieser Schrift von dem Naumann sehen kann, wie dieser nationale Liberalismus im 19. Jahrhundert in den Ersten Weltkrieg führt und in den Nationalsozialismus. Deshalb ist das Buch interessant. Und weil er ja auch heute noch zu den Urahnen der FDP gehört. Und zwar sagt Naumann 1915, wir Deutsche, und da schließt er mal gleich Österreich-Ungarn mit ein, haben eine Gemeinschaft gebildet, und zwar mit der Verteidigungsgemeinschaft von 1879 zwischen dem Deutschen Reich und der Doppelmonarchie. Und diese Verteidigungsgemeinschaft sollte bedeuten, dass wenn eine dieser Monarchien angegriffen wird, die andere es als Angriff auf das eigene Territorium betrachtet. Und dieser Verteidigungsbund, der hätte sich jetzt im Ersten Weltkrieg, man muss sich nur daran erinnern, wie der angefangen hat, was der Auslöser war, und da weiß man, dass der Naumann gar nicht so Unrecht hatte. Dieser Verteidigungsbund würde sich jetzt im Ersten Weltkrieg bewähren. Das heißt, er sei ein Drei-Staaten-Bund, und dann sagt er, perspektivisch könnte dieses Mitteleuropa nicht nur aus dem, was damals Deutschland hieß, Deutsches Reich und Österreich-Ungarn bestehen, sondern perspektivisch, sagt er, könnte er sich vorstellen, Italien könnte auch beitreten, vielleicht auch die Türkei, vielleicht noch einige Kleinstaaten. Gut, ja. Und ein solches Mitteleuropa sei jetzt wichtig. Das neue Wort ist Geopolitik. Aus geopolitischen, geostrategischen Gründen. Man denkt jetzt, sagt er, in Erdtime und nicht mehr in Staaten. Und dieses Europa sei eigentlich in drei Teile einzuteilen. Und er stellt sich das auch ganz praktisch vor. Er sagt, dieser Erste Weltkrieg, das zeigt sich, wird militärtechnisch ganz neu geführt. Es gibt die Schützengräben. Und ein Land mit einem Schützengraben zu umgeben, er stellt sich das ganz praktisch vor. Das sei, und wenn es klein ist, das ginge gar nicht. Deshalb bräuchte man schon größere territoriale Einheiten. Und ein solches Mitteleuropa wäre in diesem Sinne für einen künftigen Krieg bestens gerüstet, wenn es einen Schützengraben links und einen Schützengraben rechts, östlich-westlich jeweils an hätte. Und zwar zwei Schützengräben, sagt er, die von Nord nach Süd durchlaufen. Er stellt sich das wahrscheinlich vor, von der Ostsee an die Adria. Und zwar einmal sollte dadurch Deutschland, Österreich, Ungarn als Einheit gegenüber Frankreich abgeschottet werden und einmal vor allen Dingen Russland im Kopf. Und in dieser Form könnte sich Mitteleuropa bilden, militärisch. Dann sagt er, ist das Zweite, was die Kriegsgegner Deutschlands bewirken, dass sie Deutschland vom Welthandel ausschließen wollten. Und nun sagt er irgendwo, dass vor allen Dingen, ich habe jetzt das Zitat, die Feinde gedachten, es böse mit uns zu machen, uns von mich vom Welthandel auszuschließen. Aber wie Sie sich gleich vorstellen können, ich habe es ja eben auch erzählt, die Autarkie als deutsche Identität, das ist ein Glücksfall. Er sagt das so, aber Gott, so wie Fichte ihn glaubt und lehrt, gedachte es gut zu machen. Die Deutschen mussten nämlich, gewaltsam von der Weltökonomie ausgeschlossen, jetzt Autarkie lernen. Und Autarkie heißt, eine gewaltige Gebrauchswert-Subsistenz-Ökonomie, bürokratisch organisiert, eine staatliche Planwirtschaft, die jeden mit seinen Lebensmitteln versorgt, die er so braucht. Diese Autarkie stellt er sich vor, als bürokratisch organisiert, und da trifft er sich mit Max Weber, der auch das Deutsche feiert, die Deutschen, die wie nirgend keine andere Nation die bürokratisch formale Organisation entwickelt hätte, wie sonst nie in der Geschichte sei dies gewesen, nach Max Weber, und das würdigt er hier auch so und sagt jetzt, also wir haben jetzt Schützengraben West, Schützengraben Ost, der Krieg ist vorbei, wir sind für den nächsten Krieg gerüstet und umso besser gerüstet, wenn wir nicht nur zwei Schützengräben hätten, die 1500 Kilometer jeweils lang sind, sondern dazwischen ein Wirtschaftsgebiet, was nicht mit dem Weltmarkt in Verbindung steht, sondern autark ist. Sich selbst versorgen kann, und zwar mit einer zentralen staatlich-bürokratischen Steuerung. Und in diesem Sinne sagt er, dies sei, Zitat, ein Staatssozialismus oder genauer Nationalsozialismus. Also dieser, was er hier Nationalsozialismus nennt, ist danach die Konsequenz dessen, was Fichte geschrieben hat, weshalb er ihn auch so überschwänglich würdigt und nicht er alleine. Das ist in Deutschland zu der Zeit gang und gäbe. Der geschlossene Handelsstaat ist gewissermaßen jetzt die Utopie, die aus dem Ersten Weltkrieg aufersteht für ein dann siegreiches Deutschland, das sich auf den nächsten Krieg vorbereitet, indem es Schützengräben und eine autarke Ökonomie hat, sich also permanent gewissermaßen im Kriegszustand befindet und darin seine Identität hat. Und diese nationalliberale Idee des 19. Jahrhunderts ist jetzt in Vollendung das, was er hier immer wieder feiert als nationalen Sozialismus oder Nationalsozialismus. Staats- oder Nationalsozialismus. Und er begründet dann vielfach, warum dies im Interesse der deutschen Unternehmer und der deutschen Arbeiterschaft ist und so weiter. Aber das hätten eben die anderen Länder nicht. Die hätten den Nationalismus und das Weltbürgertum, den Händlergeist und alles, was aus deutscher Sicht so verächtlich erscheint. Wenn Sie dasselbe nochmal woanders nachlesen können, in einem ganz berühmten Buch, Der Untergang des Abendlandes 1923 von Oswald Spengler. Und Sie lesen den Rest dieses Buches, dann finden sie doch noch mal wieder aufgenommen, dass es dann nach dem Ersten Weltkrieg, und das ist ja ein Klassiker eigentlich bis heute, wenn man den Titel gern zitiert und wenn man das Buch aufschlägt, ist das so furchtbar, dass man am besten nicht mehr weiterliest eigentlich, denkt man. Jedenfalls ist kein Genuss. Aber da wird am Ende nochmal die Ökonomie aufgemacht als Unterschied zwischen der deutschen Autarkie und dem englischen Händlergeist. Und da finden Sie zum Beispiel solche Formulierungen wie, Zitat, man ist der Geldwirtschaft müde bis zum Ekel. Das ist also Englisch, die Geldwirtschaft. Und die europäische Entwicklung skizziert er so, dass es ein Kampf ist, nochmal Zitat, Blut und Erde auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite. Also das ist dasselbe, was der Naumann auch sagt. Deutsche Helden, englische Händler, das wird genauso vorgestellt. Und diese Blut- und Bodenidentität wird dann entsprechend auch in organischen Vorstellungen oder Metaphern nochmal entwickelt. Der vorletzte Name, den ich erwähne, bevor ich dann zum Ende komme, ist die Aufnahme dieser Idee, dieser nationalliberalen und von Schacht schon nationalsozialistisch gedachten Idee, tatsächlich im Nationalsozialismus, und zwar beim NS-Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, der dann auch Reichswirtschaftsminister ist und nachher auch eine Zeit Minister ohne Geschäftsbereich gewesen ist und der das, die Harzburger Tagung von 1931 eben wesentlich mitgeprägt hat. Ich mache das jetzt sehr kurz. Es gibt eine ganze Reihe von kleinen Schriften. Es gibt eigentlich keine NS-ökonomische Theorie. Das wird hier verachtet, weil die Ideologie sagt, oben steht das Volk, darunter steht der Staat und die Ökonomie hat dem nur zu dienen. Also deshalb ist die Ökonomie also eine ganz unwichtige Sache, englischer Hintergeist, ist klar. Das spielt hier dann keine Rolle. Und in diesen verschiedenen Schriften, die er zwischen 1931 und bis zum Vierjahresplan von 1936, der dann die ökonomischen Bedingungen für den Zweiten Weltkrieg schaffen soll, was er dort schreibt, ist immer ungefähr Folgendes. Es geht um die Weltwirtschaftskrise von 1929-33 und dann sagt er, diese Weltwirtschaftskrise ist eigentlich gar keine. Das ist eine deutsche Krise. Und es ist auf den ersten Blick auch ganz plausibel, was er überlegt. Er überlegt nämlich, dass die Deutschen durch den Vertrag von Versailles Reparationen zahlen sollen. Und die Frage ist jetzt, wie zahlt ein Land Geld, was es nicht hat? Also es muss das Geld einnehmen, es müsste exportieren. Nun sagt er, diese Reparationen sind in einer Höhe, dass wenn Deutschland über einen Export dieses Geld einnehmen würde, was es als Reparation zahlen würde, würde es die ganze Welt überschwemmen. Und das wäre das Ende der Ökonomie der USA. Das geht also gar nicht. Also wäre die einzige Forderung die er erhebt, und die erhebt er immer wieder, dass die Deutschen, wenn sie überhaupt je zahlen sollten, also so in eine Mittelposition gebracht werden, also die Welt mit Waren überschwemmen können sie nicht, dazu sind sie ökonomisch nach dem Ersten Weltkrieg auch gar nicht fähig. Aber sie sollten jedenfalls exportieren können und nicht auf Hochschutzzölle, insbesondere in den USA, treffen. Also sie müssten nach den USA verkaufen können. Und zweitens sollten die Deutschen etwas machen, was ihnen im Vertrag von Versailles untersagt wurde, bekanntlich, also Kolonien gründen können. Und wenn dies nicht gelänge, und wenn in diesem Sinne die Weltwirtschaft, die im Kern danach eine deutsche Krise ist, weil die Deutschen ja nicht nur ihre Waren nicht verkaufen können, sondern dadurch, dass sie kein Geld haben, können sie auch nichts kaufen. Und dann sagt er, da ist er sich der deutschen Stellung in der Weltwirtschaft also vollkommen bewusst, die Deutschen sind die zweite oder dritte Handelsnation der Welt. Und wenn man die aus dem weltwirtschaftlichem Szenario rausnimmt, dann bricht die Weltwirtschaft zusammen. Also er droht richtig damit, wenn ihr den Vertrag von Versailles nicht korrigiert, dann bricht die Weltwirtschaft zusammen. Dann ist es nicht nur zum deutschen Nachteil, dann ist es auch zum Nachteil der Siegermächte. Die werden am Ende die Verlierer werden. Und wenn aber das nicht gemacht würde, dann drohte er mit etwas Zweitem, und das ist der nationale Liberalismus-Sozialismus. Dann würden die Deutschen schon zeigen, dass sie über Autarkie sich selbst versorgen könnten, und dann würden sie auch von militärischen Mitteln nicht zurückschrecken. Das wird also sehr offen so gesagt. Also zwischen 31 und 35, das sei gewissermaßen Autarkie und die militärische Lösung, die Ultima Ratio dessen, was hier der Fall wäre. Das heißt also, dass diese Ideen, auf die die NS-Ökonomen hier verfallen, sind Ideen, die eigentlich die deutsche Identität im 19. Jahrhundert prägen, Nationalliberalismus bis zum Nationalsozialismus. Und ich lese Ihnen jetzt ganz zum Schluss noch mal was vor, und dann endlich. Einen Text von Adolf Hitler, 1927, Broschüre für Intellektuelle, das könnte aber zu der Zeit auch gewesen sein, für Industrielle, der Weg zum Wiederaufstieg ist das, dieses Pamphlet überschrieben. Und da begründet Hitler, warum der kommende Krieg ökonomisch ist und warum er vor allen Dingen antisemitisch sei, also gegen die Juden gerichtet sein muss. Da schreibt er hier, die Unmöglichkeit, die Gesamtsumme unseres Volkes aus eigenem Grund und Boden heraus zu ernähren, zwingt uns, den inneren Kreislauf des wirtschaftlichen Lebens zu verlassen und unsere Produktion auf Export einzustellen. Das schwierigste Problem für die Zukunft wird aber keineswegs die Steigerung der Produktion sein, als vielmehr die Organisation des Absatzes, des Verkaufs. Außer Deutschland befinden sich zurzeit in Europa drei Staaten, die in der Ernährung ihrer Bürger von ähnlichen Voraussetzungen abhängen wie Deutschland, nämlich England, Frankreich und Italien. Sie sind auch auf Export angewiesen. Ja, selbst die amerikanische Union verlässt den rein inneren Kreislauf ihrer Wirtschaft und tritt als industrieller Weltkonkurrent in Erscheinung, begünstigt allerdings durch die zum Teil ebenso unerschöpflichen wie billigen Rohstoffquellen. Besonders auf dem Gebiet der Motorisierung der Welt scheint Amerika den gesamten Weltexport an sich zu heißen. Nicht zu vergessen, dass auch in den Importländern, man denkt wahrscheinlich an Lateinamerika zu der Zeit, langsam eine Industrie im Werden begriffen ist, sodass eines Tages die ungünstiger gelagerten Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, mit einem Rückgang ihrer Absatzmöglichkeiten rechnen müssen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann betont er, dass die letzte Entscheidung in Wirtschaftskämpfen, um die es hier ja geht, weiter ein Zitat, in dieser Welt noch niemals in der mehr oder minder bedeutenden Tüchtigkeit der einzelnen Konkurrenten als vielmehr in der Kraft des Schwertes, dass sie für ihr Geschäft und damit für ihr Leben in die Waagschale zu werfen hatten, gefallen ist. Weiter im Zitat, jedes Volk braucht zur Entfaltung seines eigenen Ichs den nötigen Raum auf dieser Welt. Die Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass einer veränderlichen Zahl der starre Raum stets angepasst und angeglichen wird. Da ein Volk nur dann als gesund bezeichnet werden darf, wenn es am allgemeinen Lebenskampf teilnimmt, dieser aber als Voraussetzung die Vermehrung eines Volkes hat, muss die Politik als ihre höchste Aufgabe betrachten, diesem natürlichen Imperialismus die ebenso natürliche Befriedigung zu geben. Der Bestand und die Zukunft von Völkern auf dieser Erde liegen erstens in ihrem rassischen Wert, zweitens in der Einschätzung, die sie der Bedeutung der Persönlichkeit zollen, drittens in der Erkenntnis, dass alles Leben in diesem Universum Kampf heißt. Den Niedergang der heutigen Zeit sehe ich aber gerade in der Ableugnung dieser drei großen Gesetze. Und anstatt die Notwendigkeit des Kampfes zu erkennen und zu bejahen, predigt man die Theorie des Pazifismus, der Völkerversöhnung und des ewigen Weltfriedens. Diese drei Frevel an der Menschheit, die wir überall in der Geschichte als die wahren Verfallszeichen an den Völkern und Staaten erkennen können und deren eifrigster Propagandist der internationale Jude ist, sind die charakteristischen Merkmale des unser Volk immer mehr beherrschenden Marxismus. Sie sehen also das, was ich hier vorgetragen habe, in einer nicht so ganz wesentlich anderen Form, können Sie im frühen 19. Jahrhundert oder 1793 bei Fichte ebenso lesen. Und es ist das, was im 19. Jahrhundert von Karl Marx dann auch die Judenfrage genannt wird. Also diese Identifikation von Marxismus, Vernunft, Rationalität und Judentum und all dies wird hier bekämpft und die Ideologie ist dann antirationalistisch, antikapitalistisch. Die Idee ist dann eben auch antiliberal. Das alles sei dem deutschen Wesen fremd. Und die Konsequenz ist dann aus diesen verschiedenen Gegensätzen, dass dieser Zusammenhang zwischen autarker Wirtschaft vorhanden ist, Apologie des Kampfes, Antisemitismus, das, was Hitler hier 1927 schreibt, das hätten in dieser Form, das ist natürlich eher ein politisches Pamphlet, aber etwas sachlicher, aber unwesentlich sachlicher, deutsche nationalliberale Intellektuelle nicht wesentlich anders gesagt. Also denken Sie einfach, was ich Ihnen eben so sporadisch vorgetragen habe von Friedrich Naumann. Und das hat natürlich tatsächlich etwas zu tun mit der Identität, die auch nach 1945 natürlich entstehen muss. Wie gesagt, die Stunde Null kann es nicht geben. Und dieser nationale Liberalismus ist dann ja auch aufgenommen worden. Im Übrigen, was sehr interessant wäre, man könnte auch den ganzen Abend drüber reden, inwiefern der Neoliberalismus diese Ideen aufnimmt und durchaus würdigt, also diesen nationalen Liberalismus, die Abkehr von der Vernunft. Vielen Dank fürs Zuhören.